Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Vergessenes, Unvergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit The Latin Jazz Quintet, Ringo Starr, Bob Dylan, John Lennon, Lord Litter, Peppermint Harris, Sonny Boy Williamson No. 2, Little Walter, Jerry Jackson, Jimmy Smith, Barefoot Jerry. Framats musikalisches Fundbüro freut sich über die erstmalige Teilnahme Perus an dieser Sendung. Los Destellos aus Peru, 1966 in Lima gegründet, der Hauptstadt des 34-Millionen-Staates. Stilbildend für das Genre peruanische Cumbia. Aus dem peruanischen Cumbia entstand Mitte der 60er Jahre das Subgenre Chicha, benannt nach einem Maisschnaps der Inkas. Chicha war ein Mix aus Cumbia aus Kolumbien, kubanischer Musik, Rock'n'Roll und dort speziell Surfmusik. Es gab elektrische Gitarren und Bässe, die ersetzten Bläser und Akkordeon, Percussion statt Schlagzeug wie Bongos, Timbales, Maracas. Nicht selten spielten drei Gitarren, von denen dann mindestens eine verzerrt oder mit dem Wawa-Pedal gespielt wurde. Später kam erst die Farfisa-Orgel Made in Italy dazu und in den 70er Jahren dann der Moog-Synthesizer. Wir hören von Los Destellos Patricia aus den späten 60er Jahren. Para todas las chicas y chicos, los destellos de Enrique Delgado les dedican Patricia. Nach den Los Destilos aus Peru beglückte The Latin Jazz Quintet unsere Ohren, eine nicht allzu bekannte Band, um den Conga-Spieler Juan Amalbert. Immerhin begleitete bzw. spielten sie mit dem Flötisten und Altsaxophonisten Eric Dolphy auf ihrem Debütalbum von 1961. Summertime von George Gershwin stammte vom zweiten Album des Latin Jazz Quintetts, das war 1962. Und 1962 war auch das Jahr, als Ringo Starr Rory Storm and the Hurricanes verließ, um bei den Beatles einzusteigen. Im April 2026 kam das im Jahr 2025 eingespielte Album Long Long Road auf den Markt, produziert von T-Bone Burnett und schlanke 33 Minuten lang. Baby Don't Go, geschrieben von T-Bone Burnett, gesungen und getrommelt hatte Ringo Starr. Die Gitarre steuerte der 52 Jahre jüngere Biddy Strings bei. Klingt alles sehr frisch, wenn man bedenkt, dass Ringo immerhin schon 85 Jahre alt war, als Long Long Road gemacht wurde. Danach gibt es dann Bob Dylan, der kam so etwa ein Jahr nach Ringo auf die Welt. Allerdings Surf Somebody wurden 1979 aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt waren alle Ex-Beatles noch am Leben. Später mehr dazu. I don't know where I am, but I'm glad to be here. Don't go. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage. Money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor or they may call you chief. Gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. It may be a state trooper, it may be a young Turk, maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Working on a home, might be living in a mansion, you might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord, you may even own banks, but you're gonna have to serve somebody. Serve yes, somebody. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. You may be a preacher, spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. It may be somebody's mistress, maybe somebody's heir. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Might like to wear cotton, might like to wear silk, might like to drink whiskey, might like to drink milk. Might like to eat caviar, you might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor, sleeping in a king-size bed. But you're gonna have to serve somebody. Serve yes, indeed, somebody. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Bobby, or you may call me Zimmy, you may call me RJ, you may call me Ray, you may call me anything, no matter what you say, you're still gonna have to serve somebody. Serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, and it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Auf Surf Somebody vom 4. Mai 1979 wurde Bob Dylan unter anderem von Mark Knopfler von den Dire Straits an der Gitarre und Barry Beckett am E-Piano und der Orgel begleitet. Barry Beckett war Teil der Muscle Shoals Rhythm Section und hatte als solcher mit Leuten wie Wilson Pickett, Aretha Franklin, Solomon Burke, Albert King, Mavis Staples und anderen in Studio standen. Surf Somebody stammte aus der Gospelphase von Bob Dylan. Das Album Slow Train Coming bekam gute Presse. Dylan-Fans waren allerdings durch die Religiosität des Albums und Bob Dylans Bekenntnis zu Jesus irritiert. Messianische Juden sind weltweit eine sehr kleine Minderheit. John Lennon äußerte sich sogar musikalisch in Form einer Parodie auf Surf Somebody von Bob Dylan. Bei ihm hieß das Ganze dann Surf Yourself. Wann das Ganze dann mit einem handelsüblichen Monokassettenrekorder aufgenommen worden war, lässt sich nicht mehr eindeutig feststellen, ob es noch 1979 war oder doch erst 1980, ob es veröffentlicht werden sollte oder ob es John Lennon einfach nur so aus Dafke auf Tapes gebannt hatte. Ebenso in einem Interview aus der Zeit meinte Lennon, dass Bob Dylan ihn schon immer als Anhänger der erst jüdischen und nun christlichen Ideologie irritiert hätte. Er dachte, Dylan sei darüber hinweg und wenn Old Bobby unbedingt jemand dienen wollte, Surf Somebody, dann könnte er doch Kellner werden. Lennon war hier Individualist, glaubte, dass Dylan und auch alle anderen lieber in sich hineinhören sollten und das Erlebte verarbeiten sollten, dann würde sich so etwas wie gesunder Menschenverstand auftun und man bräuchte Führern nicht mehr hinterherrennen. Das galt für ihn, aber nicht nur für Jesus und andere Religionen, sondern genauso für Leute und Führer wie Karl Marx. Wenn schon, denn schon, setzte sich Lennon zwischen alle Stühle. Stilistisch und musikalisch tat ihm es der darauffolgende Interpret gleich. Lord Litter alias Jörg Dittmar nahm 2010 Easy Does It auf. Das muss so ziemlich seine letzte Solo-Veröffentlichung gewesen sein. Danach widmete er sich hauptsächlich der Arbeit als Radio-DJ und ein letztes Mal dann sein Kumpan vom Freien Orchester. Easy Does It, Lord Litter. You say you found Jesus Christ, he's the only one. You say you found Buddha sitting in the sun. You say you found Mohammed facing to the east. You say you found Krishna dancing in the streets. Well, there's something missing, Lily's got the man, it's you and it's your mother. Your mother, don't forget your mother, man. You got to save yourself, nobody's gonna do for you. You gotta save yourself, nobody's gonna do for you. Well, you may believe in devils and you may be like laws, but you don't go out to save yourself, lad. Ain't no room service here. The poor old man with the kitchen, for Christ's sake. It's still the same old story, a bloody holy war. A fight for love and glory, ain't gonna study war no more. A fight for God and country, we're gonna set you free. We'll put you back in the stone age, if you won't be like me. Get it, you gotta save yourself. Ain't nobody gonna do for you. You gotta save yourself. Ain't nobody gonna do for you. Yeah, you may believe in devils and you may believe in laws, but Christ, you're gonna have to save yourself and that's all there is to it. So get right back here and it's in the bloody fridge. God, when I was a kid, didn't have stuff like this, TV fucking dinners and all that crap. You fucking kids all the fucking same. Want a fucking car now? Look, he's have a pair of shoes. You tell me you found Jesus Christ, well that's great and he's the only one. You say you just found Buddha and he's sitting on his ass in the sun. You say you found Mohammed kneeling and on a floor. bloody carpet face in the east. You say you found Krishna with a bald head dancing in the street. Well, Christ, lie, you're going out, you're bleeding gear. Gotta save yourself. Ain't nobody gonna do it for you. That's right, lie, you better get that straight in your fucking head. You gotta save yourself, you know that better. Who the hell else is gonna do it for you? It ain't me, kid, I tell you that. Well, you may believe in Jesus, and you may believe in Marx, and you may believe in Marx and Spencer's, and you may believe in bloody Woolworths, but there's something missing in this whole bloody stew. And it's your mother! Your poor bloody mother! She what bore you in the back bedroom, full of piss and shit and fucking midwives. God, you can't forget that off too quick, you know. You should have been the bloody war, lie, you'd have known all about him. But I'll tell you something, it's still the same old story. A holy bloody war, you know, the Pope and all that stuff. A fight for love and glory. Ain't gonna study no war, more war. I fight for God and country, the Queen, all that. We're gonna set you free, hell and ignore, sure. Bomb you back into the fucking stone age. If you want to like me, you know, get on your knees and pray. Well, there's something missing in this God almighty stew. It's your goddamn mother, you dirty little git. Now get in there and wash your ears. Easy does it, easy. You know you're drifting, so easy. If you are going to where you should be, easy does it, easy. Easy does it, easy. You know we're floating like the sea. If you give your hand to me, easy does it, easy. Lightnin' Hopkins kam aus Texas, ist heute eine Legende, obwohl er meines Erachtens nie ein Nummer 1-Hit in der Rhythm and Blues-Hitparade platzieren konnte. Aus Lightnin' Hopkins Dunstkreis kam Sänger, Gitarrist Peppermint Harris, ebenfalls aus Texas, der hatte 1951 mit I Got Loaded einen Nummer 1 Hit in der Rhythm and Blues Hitparade. Heute ist er fast vergessen, obwohl er sogar noch 1989 ein Album beim kleinen Home Cooking Label aus Houston herausbrachte. Peppermint Harris war ein sehr vielseitiger Musiker, wie wir gleich erleben werden. Chronologisch geht es los mit Rhythm and Blues, 1951 auf dem Aladdin Label, Have Another Drink and Talk to Me mit der Maxwell Davis Band, Rock'n'Roll 1960 mit Angel Child und Soul so etwa 1965, 66, 67 mit Wait Until It Happened to You auf dem Jewel Label aus Louisiana. Have another drink and talk to me. Have another drink and talk to me. Say, saw the gal last night, and when you saw her, she wasn't doing right. Now I ain't looking for the trouble, and I don't want misery, but have another drink and talk to me. Tell me again, who was she talking to? And tell me just, what was he trying to do? I'm sure you know, but trust my baby, that's as plain as it can be. But have another drink and talk to me. You say you know where you can find them, hanging on a bar, and for one more drink you take me exactly where they are. So let's not waste no more this precious time. Here, take the jug, get yours and I'll get mine. It sure is great to have a buddy in a land where speech is free. So have another drink and talk to me. So have another drink and talk to me. You say you know where you can find them, hanging on a bar, and one more drink will take me exactly where they are. So let's not waste no more this precious time. Here, take the jug, get yours and I'll get mine. It sure is great to have a buddy in a land where speech is free. So have another drink and talk to me. So have another drink and talk to me. Gookamooka, just to look at me. I got a little girl, sweet as she can be. My baby, my baby. Well, my little baby, my little angel child. She's a rock and roll baby, she's a teenage queen. Sweetest little girl that you ever have seen. My baby, my baby. Well, my little baby, my little angel child. About the girl, she's crazy about me, my baby, my baby. Well, my little baby, my little angel child. My baby when the sun goes. loving you, you done me wrong. Still was satisfied. Still like my name all over town. It's any shame the way you lied, but it's alright. It's alright. Any way you do, it's alright. I can't tell you how bad I feel. Wait until it happens to you. I meet my friends, I try to wear a smile, try to hold my head up high. You know, sometimes it just gets so bad, I have to steal away and cry. But it's alright. It's alright. Any way you do, it's alright. I can't tell you how bad I feel. Wait until it happens to you. Hooked and tied and turned your back on me. You didn't give me your love at all. It's alright. It's alright. Any way you do, it's alright. Well, I can't tell you how bad I feel. Wait until it happens to you. Wir bleiben im Blues der 50er Jahre, gehen nach Chicago, widmen uns dort dem Instrument Mundharmonika und dort einem speziellen Modell der Koch-Mundharmonika der Firma Hohner. Das war eine sehr besondere Mundharmonika, in den 30er Jahren entwickelt und auf den Markt gebracht und dann bis in die frühen 90er Jahre in Produktion. War die Hohner Koch eine Kombination aus einer diatonischen und chromatischen Mundharmonika? Vereinfacht gesagt, es war ein Instrument gestimmt in der Richtertonleiter, also eine Bluesharp, die aber zusätzlich mit Betätigung eines Hebels nicht in der Richtertonleiter enthaltene Töne ermöglichte. Das heißt, alle Töne konnte man dann doch nicht spielen, beziehungsweise durch alleinige Hebelbetätigung nicht spielen. Für ein, zwei Töne benötigte man doch dann ein Bending, also das Ziehen und Dehnen mit dem Mund. Zwei Beispiele von den beiden führenden Blues-Mundharmonikaspielern der 50er Jahre. Sonny Boy Williamson, der zweite, Dissatisfied aus dem Jahre 1957 mit Robert Junior Lockwood und Luther Tucker an den Gitarren. Danach Little Walter and the Jukes 1954, Oh Baby. And I fought you to be to blame. Yeah, darling, I am dissatisfied. And I fought you to be to blame. You know I just can't give you up, darling, because I love you just the same. There was a whole lot of people just talking, but a mighty few people know. I heard lots of people just talking, but there's a mighty few people know. I love you, baby, God knows, and I just can't let you go. Thank you. and you know just what I choose. Yes, you know the kind of life I live, baby, and you know just what I choose. But I know I always will be together just like that old time monkey grip glue. All right. Playing a game. but he's never loved you. No, no, he never will. And darling, don't you know he'll never change? Oh, I know that he never will set you free. But if you ever tell him you're through, I'll be waiting for you, waiting to hold you so tight, waiting to kiss you goodnight. Yes, darling, if I had someone like you, oh yeah, I would hold you in my arms so tight. Das war Jerry Jackson und das war die Originalversion von It Hurts Me aus dem Jahre 1963. 1964 hatte Elvis Presley das als B-Seite der Single Kissin' Cousins veröffentlichen lassen. Kissin' Cousins war das Titellied eines nicht sehr guten oder sogar eher sehr schwachen Elvis-Filmes. Die B-Seite It Hurts Me kam im Film nicht vor, aber dafür im NBC-Special von 1968. Und dadurch wurde man erst als Publikum auf diesen Titel so richtig Aufmerksamkeit. Das war dann allerdings eine Live-Version und eben 1968 eingespielt. Nun folgt eine Live-Aufnahme. Aber aus dem Bombay Club in Los Angeles in Kalifornien, das Jahr 1972, an der Hammond B3 Orgel sitzt Jimmy Smith. Wilden Felder von den Crusaders spielte Fender Bass, Paul Humphreys das Schlagzeug, an der Gitarre Arthur Adams, der hatte unter anderem in einer Backup-Band gespielt, die in den frühen 60er Jahren von Chuck Berry, Lowell Foulson bis Buddy Guy, Elmore James oder Lightnin' Hopkins ziemlich viele Blues-Musiker von Rang und Namen begleitete. Später stand er dann für Henry Mancini, Quincy Jones, den Jackson 5 und Lou Rawls im Studio. Das Stück, das nun kommt, After Hours, ein Blues- und Jazz-Standard. Thank you. Rainer Schon mit Framatz Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Den musikalischen Schlusspunkt setzt die Band Barefoot Jerry mit Wayne Moss an der Gitarre. Der hatte unter anderem einst den berühmten Gitarrenriff bei Roy Orbison bei Pretty Woman gespielt. 1976 spielte er nicht Bossa Nova, sondern Mossa Nova. Viel Spaß damit, alles Gute, bis zum nächsten Mal.